Thank you. not my mind playing tricks on me. This happened. It wasn't a delusion. It was real. Thank you. here. Thank you. Also ich denke darüber nach, was wäre, wenn nichts hier wirklich existieren würde. Vielleicht existieren wir gar nicht. We'll be right back. oder vielleicht sind vielleicht wir nur Figuren in einem Buch. Natürlich. Ich denke darüber nach, was wäre, wenn nichts hier existieren würde.